Porsche Pirat, ich will freie Fahrt. Ich hab kein Ticket, ich hab schnelle Beine. Ich bin großer Pirat, ich will freie Fahrt. Ich hab kein Ticket, ich schaff das auch alleine. Und außerdem brauch ich den Kitzel. Und außerdem lieb ich Witze. Und außerdem brauch ich den Kitzel. Witze über Menschen in Uniform, ja, ja. Immer knapp, das bisschen, was ich hab, wird mir auch nicht vom Heiligen Geist gegeben. Ich bin immer knapp, das bisschen, was ich hab, brauch ich für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Und außerdem renn ich gerne mal hinter mir den blauen Mann. Und außerdem renn ich gerne mal hinter mir ein, der eigentlich nicht mehr rennen kann. Black Riding, Black, Black Riding, Black Riding Underground. Black Riding, Black, Black Riding, Black Riding Underground. Samariterstraße, ziehen Sie einen Punk aus der eben eingefahrenen U-Bahn. Sein Kumpel springt weg, es ist ein flinker Punk, er hat die flinken Punkschuhe an. Mal auf der Flucht erschießen. Black Riding.